Zum zweiten Mal ist Deutschlands Fußballsport im Weltfinale vertreten. Und ich glaube, in diesem Augenblick sollten wir an jenen Tag vor 12 Jahren denken, als auch eine deutsche Mannschaft im Endspiel stand und Weltmeister wurde. Wir sollten grüßen Torwart Turek, Verteidiger Posipal und Kohlmeier, die Läufer Eckel, Liebrich und May und die Stürmer Rahn, Morlock, Ottmar und Fritz Walter und Schäfer. Sie alle werden mit heißem Herzen dabei sein und mit ihnen Millionen Zuhörer und Zuschauer in Deutschland, in Nord, in Süd, in Ost und West und ganz sicherlich auch besonders viele treue Fußballanhänger in Mitteldeutschland. Die deutsche Mannschaft greift an, hält, zieht die Flanke weit hinüber auf die rechte Seite, aber Haller kann an den Ball kommen, kann er schießen, Tor für Deutschland! Die Flanke von Held kam nach innen, wurde unglücklich von Wilson abgewehrt und Haller steht richtig, schießt, ein Engländer kommt noch mit dem Fuß gerade dran, aber der Schuss von Haller trifft das entfernte Tor. Ein Flachschuss aus 14 Metern Entfernung und es steht 1:0 für Deutschland. Aber meine Damen und Herren, mir fällt dabei siedend heiß ein, dass in allen bisherigen Weltmeisterschaftsendspielen nur ein einziges Mal die Mannschaft gewonnen hat, die das erste Tor geschossen hat. Denken wir an Bern, an den 4. Juli 1954, da führte Ungarn sogar mit 2:0 und trotzdem gewannen wir 3:2. Wir wollen nicht unken, aber ich will es wenigstens gesagt haben. Meine Damen und Herren, jetzt müssen Sie aber schon sehr die Daumen drücken. Jetzt sieht es gar nicht nach einem deutschen Erfolg aus. Die Deutschen haben fast alle Spieler hinten. Wie wollen Sie denn das entscheidende Tor schießen? Ob Sie sich ganz auf einen Steilpass oder auf einen Fernschuss verlassen, die Engländer sind wieder im Angriff. Das Publikum applaudiert, man ist zufrieden mit seiner Mannschaft. Aber man möchte natürlich den krönenden Abschluss sehen. Der Eckball kommt nach innen, Abwehr und im Hintergrund lauert Hand. Hand müsste schießen, schießt auch und da ist das Tor! Peters hat das Tor geschossen, 2:1 für England nach einem Abwehrfehler. Nach einem Fehlschlag von Höttges. Meine Damen und Herren, in London führt Englands Fußballnationalmannschaft mit 2:1. Und es sind zu spielen noch 12 Minuten. 2:1 durch dieses Tor, das Peters für mich erzielt hat. Nicht für mich hat er es geschossen, aber ich habe Peters gesehen. Er stand völlig ungehindert. Man ahnte schon vorher, dass der Ball im Netz landen würde. Denn der Fehlschlag von Höttges brachte den Ball genau dem Engländer vor die Füße. So, jetzt wird Deutschland alles nach vorne werfen müssen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Nur noch so kann man das Steuer herumreißen. Das ist völlig klar. Und der Abstoß landet im Aus. Beifallsrufe der englischen Zuschauer, wer will Ihnen das verdenken? Zum ersten Mal hat Ihr Fußballteam die Weltmeisterschaftskrone greifbar nahe. Und das vor den Augen der englischen Königin. Das ist ein stolzer Tag für den englischen Fußball. Schnellinger rückt aus dem Hinterhalt mit auf. Und Emmerich setzt sich ein gegen Scharfen. Scharfen bleibt Sieger, der Dortmunder fällt hin. Das Spiel geht weiter. Ball an der rechten Seite greift an. Und die Engländer im Angriff. Da ist Hurst aus West Ham am Ball, gibt zu Peters und Peters schießt über das Tor hinweg. Na, das wäre ja auch noch schöner mit dem einen Tor, das du uns eben versetzt hast. Hast du also dein Soll mehr als erfüllt, Mr. Peters. Die Engländer müssen ihren Vorsprung jetzt noch 3 Minuten verteidigen. Und sie greifen an. Sie greifen an durch Hurst. Hurst, der Schütze des Ausgleichstors, nimmt Maß und er schießt am Tor vorbei. Abstoß vom deutschen Tor. Meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass die deutschen Stürmer es noch einmal packen werden. Ich glaube, dass der Weltmeister in diesem Jahr England heißen wird. Aber unsere deutsche Mannschaft hat hervorragend gekämpft und sie steckt auch jetzt noch nicht auf. Wieder greift sie an und da stützt sich Bobby Charlton auf und bringt fast Held zu Fall. Der Engländer will das Foul nicht wahrhaben, aber das ist die letzte große Chance für Deutschland. Aus 22 Metern Entfernung, aus Mittelstürmerposition fast, gibt es einen Freistoß für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Die Engländer machen jetzt allerlei Tricks und versuchen, das Spiel aufzuhalten und zu verzögern. Sie müssen die berühmte Entfernung zurück. Emmerich schießt. Er schießt an und Hell schießt nach. Und noch einmal Nachschuss. Und Tor. Tor für Deutschland. Tor für Deutschland durch Weber. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Das ist ja fast ein Fußballwunder, meine Damen und Herren. In der allerletzten Spielphase erzielt Deutschland den Ausgleich. Der Freistoß von Emmerich wurde abgefälscht. Ein deutscher Spieler verfehlte. Dahinter stand Weber und schoss ins kurze Eck. 20 Sekunden vor dem Abpfiff. Denn jetzt hat Schiedsrichterdienst das Spiel abgepfiffen. Die Zuschauer rufen Buh, sie wollen ein Hand gesehen haben. Aber ich glaube, das war eine korrekte Entscheidung. Und in jedem Fall gilt sie. Nach 90 Minuten haben die deutschen Spieler das Unmögliche noch einmal wahrgemacht und haben den sicheren Sieg der englischen Mannschaft entrissen. Sie haben ausgeglichen und damit gibt es eine Verlängerung von 2x15 Minuten in Wembley. Meine Damen und Herren in Deutschland, ob in München, ob in Hamburg, ob in Köln, ob in Berlin, ob in Dresden, in Leipzig oder in Stuttgart, Karlsruhe oder irgendwo auf dem flachen Land, wir alle bilden jetzt eine Gemeinschaft und wir alle halten unserer tüchtigen Mannschaft für die Verlängerung die Daumen. Wir haben Glück gehabt, zugegeben. Aber Glück hat bekanntlich im Sport der Tüchtige. 10 Minuten der Verlängerung sind gespielt. Deutschland schlägt ab beim Stand von 2-2. Torschützen Haller, Hörst, Peter und Weber. Und noch 20 Minuten haben beide Mannschaften Zeit. Grausam ist diese Verlängerung. Nach diesen schweren 5 Spielen in Wembley. Da kommt eine Flanke da innen. Die Engländer haben eine Schusschance. Und kein Tor, kein Tor. Der Linienrichter hat die Fahne nicht hoch. Der Ball prallt von der Querlatte ab. Das war wieder Glück. Hörst hatte geschossen. Und der Ball schien im Netz. Höttges hat seinen Fehler. Nein, der Linienrichter gibt Tor. Der Linienrichter gibt Tor. Er hat den Ball im Netz gesehen. Schiedsrichterdienst ist zum Linienrichter gegangen. Der Linienrichter hat gewartet, bis er gefragt wurde. Und dann hat er entschieden, dass der Ball im Netz war. Ja, also doch 3-2 für England. Der Ball war nach Meinung des Linienrichters also doch drin. Sprang vom Querbalken und Hurst hat ihn geschossen. Hurst, der Mann aus West Ham United. Ganz so groß ist Fortuna also nicht auf unserer Seite, wie ich vorhin glaubte. Ganz so gut meint sie es nicht mit uns, sonst hätte sie uns eben nochmals geholfen. Für Schiedsrichterdienst war der Ball nicht drin, aber für den Linienrichter. Beckenbauer muss mit vor, sonst können wir es nicht ändern. Lieber 4-2 verlieren, als die Chance zum 3-3 auslassen. Ich denke, das ist auch ihre Meinung. Und da schießt Elf aus spitzem Winkel 3-4 Meter über das englische Tor hinweg. Wir spielen noch 2 Minuten, dann ist das Finale endgültig vorbei. Dann ist auch die Verlängerung vorbei. Und England greift an. Auf der linken Seite steht Ball. Der flinke Ball gibt den Ball zu Peter. Dann bekommt Hunt den Ball, aber er bringt ihn nur bis zum Mittelkreis. Alles spielt sich jetzt in der englischen Hälfte ab. Die Deutschen greifen an, spielen den Ball nach vorne. Jackie Charlton klärt, wehrt ab. Und hinter ihm steht dann Hunt, der den Ball zurückspielt zu Jackie Charlton. Der Schiedsrichter wird abpfeifen. Er wird abpfeifen. Jawohl! Nein, er hat noch weiter spielen lassen. Das Spiel geht noch weiter. 3 Angriffsspieler der Engländer gegen 2 deutsche Abwehrspieler. Sie dringen in den Strafraum ein. Hat, glaube ich, sein drittes Tor gemacht. 3 Engländer gegen einen deutschen Abwehrspieler, da war nichts zu machen. 4:2 steht es für England im Finale gegen Deutschland. Und man möchte fast sagen, ausgleichende Gerechtigkeit, denn in diesem Augenblick hat Schiedsrichterdienst dieses packende Endspiel abgepfiffen. Ausgleichende Gerechtigkeit für das Ausgleichstor, das Weber in der 90. Minute erzielte. Deutschland warf richtig alles nach vorne. Wieder hing der Ausgleich in der Luft. Aber dann kam der plötzliche Steildurchbruch und gegen diesen Hochschuss aus 12 Metern konnte Tilkowski nichts machen. Unmittelbar danach hat Schiedsrichterdienst die Partie abgepfiffen. Zum ersten Mal in der Fußballgeschichte wird England Fußball-Weltmeister.